Die russische Internetzeitschrift Dem Tschitschi brachte kürzlich einen Beitrag mit dem Titel Die sozialistische Verfassung für das Volk. Die Zeitschrift erwähnte den Hauptinhalt der sozialistischen Verfassung der TVJK und betonte, dass die TVJK gemäß ihrer Mission als Zuständige für die Verteidigung der souveränen Forderungen und Interessen der werktätigen Volksmassen und die Verbesserung des Lebens des Volkes ihnen alle Lebensbedingungen für Ernährung, Bekleidung und Wohnung gewährleistet.